Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 37. Mit Deep Purple, Gábor Csábó, Danny Kalb und Stefan Grossmann, Giorgio Gaslini, Stelvio Cipriani, Piero Piccioni, John Pisano und Billy Bean, Dennis Sandioli, Walter Papoose Nelson, Prinz Lala, Oliver Morgan, Junior Wells, Robert Nighthawk, Jim Jackson und The Who. Take the trouble to decide the things you do. The Who eröffnete Framatz musikalisches Fundbüro mit Don't Look Away vom 1966er Album A Quick One, das die zweite LP der Band war und Komposition von allen Mitgliedern der Gruppe enthielt, aber nur ein einziges Cover, nämlich Heatwave von Martha and the Vandellas. Dass The Who von den Beach Boys und Rhythm and Blues beeinflusst waren, hatte Pete Townshend ja oft genug in Interviews erwähnt, aber dass er anscheinend nicht nur Rhythm and Blues und Rock'n'Roll-Gitarristen zuhörte, sondern bestimmt auch dem einen oder anderen Country-Gitarristen lauschte, hört man beim Solo der Gitarre auch recht gut. Von einer sehr lauten Rockband geht es zu der nächsten. Zwischen Oktober 1969 und April 1970 nahmen die Hardrocker Deep Purple ihre vierte Langspielplatte auf, Deep Purple in Rock. Das eben gespielte Into the Fire ging auf das Konto des Bassisten Roger Glover. Wir bleiben in der Zeit, drosseln allerdings die Lautstärke. Im Jahre 1969 spielte der ungarische Gitarrist Gábor Csábó den Beatles-Titel Dear Prudence als Instrumentalversion ein. Danach der im November 2022 verstorbene Gitarrist Danny Kalb mit seinem Gitarrenkollegen Stefan Grossmann, Danish Drone, ebenfalls aus dem Jahre 1969. Noch ein kleiner Nachtrag zu Danny Kalb, einer der Mitbegründer der Blues Project. Mitte der 1960er Jahre spielte dort Kalb mit dem Keyboarder Al Cooper und dem Sänger und Gitarristen Steve Katz, die beide später Blood, Sweat & Tears gründeten. Seit 1968 spielte er häufig mit dem Gitarristen Stefan Grossman. Doch danach war, was Tonträgerveröffentlichung angeht, bis weit in die 90er Jahre Sendepause. Sendepause gibt es natürlich jetzt noch nicht. Weiter geht es beim Musikalischen Fundbüro mit Musik aus der Shinichita. Das Dreierpack in italienischer Filmmusik eröffnete der mailändische Jazzpianist, Komponist und Arrangeur Giorgio Gaslini mit der Titelmelodie des Films Bali von 1970. Ich muss gestehen, dieser Film ist mir gänzlich unbekannt. Ebenso der danach kam, aus dem Original-Soundtrack von Femina Ridens. Aus dem Jahr 1969 hörten wir Mary's Theme. Femina Ridens handelt von einem reichen, sadistischen Macho, der eine Journalistin kidnappt, um sich im Sadomaso-Bereich mal so richtig auszutoben. Was aber für ihn nach hinten losgeht, hat wohl mittlerweile sogenannten Kultstatus, aber das hat ja nicht unbedingt viel zu sagen. Anschauen, also nur auf eigene Verantwortung und sich da nicht bei mir über Langeweile hervorrufende Filme beschweren. Komponist war übrigens Stelvio Cipriani, dem wir die gute Musik zu verdanken haben. Er war seit 1966 in der Hauptsache Filmkomponist. Danach Piero Piccioni, den hatte ich ja bereits schon im musikalischen Fundbüro mit Ausschnitten aus Una Vita Violenta präsentiert und auch für den Film damals meine Empfehlung ausgesprochen. Das Gleiche tue ich jetzt für La Comare Secca, dem Sensenmann, der 1962 unter der Regie von Bernardo Bertolucci nach einem Drehbuch von Pier Paolo Pasolini entstand. Das nächste Dreierpack widme ich dem Jazz. Zuerst die beiden Gitarristen John Pisano und Billy Bean mit When I Fall in Love aus dem Jahre 1958. Danach Duke Ellington zusammen mit Charles Mingus am Bass und Max Roach am Schlagzeug spielt die Juan Tisol-Nummer Caravan ein. Und das hatte er ja schon in früheren Jahren aufgenommen. Diese Aufnahme stammt aus dem Jahr 1962. Das dritte Lied, auch ein Gitarrist, George Van Epps, Case Fantasy aus dem Jahre 1949. Thank you. Sind aus den dreien Titeln doch vier geworden. Wir hörten eben den Gitarristen Dennis Sandoli aus Philadelphia, der weniger als Live-Musiker oder Studiomusiker hervorgetreten war, sondern eher als Musiklehrer und Mentor verschiedener damals junger und noch unbekannter Jazzmusiker, wie zum Beispiel die Tenorsaxophonisten John Coltrane, James Moody, Michael Brecker oder die Gitarristen Joe DiOrio und Pat Martino. Wir hörten aus dem Jahre 1955 Perhaps One Touch Off und mit dabei war Art Farmer an der Trompete und der Bruder von Dennis Sandoli, Adolf Sandoli. Art Farmer war übrigens auch ein Schüler von Dennis Sandoli. Es geht nach New Orleans, das ja auch die Wiege des Jazz war. Aber es gibt diesmal keinen Jazz, sondern Rhythm and Blues. Drei Titel, die irgendwie mit den Brüdern Nelson, nämlich Lawrence Nelson oder Prinz Lala und Walter Papoose Nelson zusammenhängen. I love my baby, I don't mean maybe, but she's so mean to me. I love my baby, I think she's crazy, how mean she can be. She said that she loved me, but how can it be? Lord, I'm dirty, she's so flirty, she didn't love me from the start. Lord, I'm dirty, she's so flirty, she left and broke my heart. She said that she loved me, why did we have to part? Why did she leave me? Where did she go? Oh, someone help me, I would like to know. She's gone and left me one Sunday night. Why that woman didn't treat me right? I said I love her, thinking of her, and I meant it from my heart. I said I love her, thinking of her, and I meant it from my heart. She said that she loved me, why did we have to part? Why did she leave me? Where did she go? Someone help me, I would like to know. She's gone and left me

my brother Doc. If I hear anything, I'm gonna let you know. I don't believe in shooting at 44. Now tell me, who shot the light? Oh, I don't know, chillin'. Dreimal Rhythm and Blues aus New Orleans, Walter Papoose Nelson mit der Herb Hardesty Band, Why Did We Have to Part aus dem Jahre 1958, gefolgt von seinem Bruder Lawrence Nelson, besser bekannt als Prince Lala, She Put a Hurt on Me aus dem Jahre 1962 und der Rhythm and Blues Sänger Oliver Morgan, verstärkt durch Eddie Bowe am Piano, fragt sich, Who Shot the Lala 1964? Ja, Who Shot the Lala? Was meint Oliver Morgan damit? Prinz Lala alias Lawrence Nelson, wie sein Bruder Sänger und Gitarrist, kam 1962 oder 63 ums Leben. Ebenso sein etwas älterer Bruder Walter Papoose Nelson, 2 oder 3 Jahre vor ihm. Beide starben an einer Überdosis Drogen. Ja, bei Walter Papoose Nelson, der ja in Fats Domino's Band spielte, wurde das vertuscht, damit der Auftritt in der Ed Sullivan Show nicht belastet wurde und Fats Domino und seine Bandmitglieder nicht mit Drogen in Verbindung gebracht wurden. Ganz so bekannt war dann Prinz Lala doch nicht. Er hatte zwar einen Hit mit She Put a Hurt on Me, aber das eher regional. Bei ihm war eher eine Verschwörungstheorie, dass er umgebracht worden wäre im Lauf. Und so ganz abwegig ist das ja auch nicht. Zu Oliver Morgan kann man sagen, dass Who Shot the Lala doch ein kleinerer Hit war. Und Oliver Morgan stand vor der Entscheidung, ob er nun auf einen zweiten Hit hofft, und um von der Musik leben zu können. Da das nicht geschah, gab er seinen Job als Haushandwerker in einem New Orleanser Museum nicht auf, sondern blieb dabei und war mehr oder minder ein semi-professioneller Sänger. So lebte Oliver Morgan ein relativ friedliches Leben in New Orleans bis zu dem Zeitpunkt, als der Hurricane Katrina kam und ihn und vielen anderen die Lebensgrundlage entriss, dadurch, dass sein Haus überschwemmt wurde und zerstört wurde. 2 Jahre später, nachdem er in Atlanta übersiedelte, starb er an einem Herzinfarkt. Also alte Bäume soll man ja auch nicht verpflanzen. Wir bleiben dem Genre Rhythm and Blues treu, gehen aber in die 50er Jahre nach Chicago. Zuerst der Mundharmonika-Spieler Junior Wells mit Hoodoo Man aus dem Jahre 1953, gefolgt vom Gitarristen und Sänger Robert Nighthawk, Kansas City Blues. Little Junior, somebody. So, das war's fast schon wieder mit Framatz Musikalisches Fundbüro. Es folgt noch die Originalversion des letzten Titels von Robert Nighthawk. Jim Jackson nahm Kansas City Blues Part 1 und 2 bereits 1927 auf. Wir hören jetzt Teil 1. Teil 2 klingt im Grunde genauso. Daher spare ich mir den. Das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Frank Matthias. I once have had, I'm gonna move to Kansas City. I'm gonna move to Kansas City. I'm gonna move, baby. Honey, why they don't like you? My mother told me, daddy told me too. If I'd have grinned in your face, son, ain't no friend to you, you ought to move to Kansas City. You ought to move to Kansas City. You ought to move to Kansas City, baby. Honey, why they don't like you? I've gotten to be a bulldog, shepherd and two greyhounds. Two high yellows, three black, and one brown. We gon' move to Kansas City. We gon' move to Kansas City. We gon' move, baby. Honey, why did don't lie you? It takes a rocket chair to rock, a rubber ball to roll. Nice looking teasing brown, to satisfy my soul, then I'll move to Kansas City. Then I'll move to Kansas City. I'm gonna move to Kansas City, baby. Honey, why did don't like you? He's for Texas, he's for Tennessee. We've got Mississippi and the women want me. I'm gonna move to Kansas City. I'm gonna move to Kansas City. I'm gonna move, baby. Honey, why they don't like you? You can always tell when your good girl want a flight, want a town. Red slippers to match that old maid in great. Then she'll move to Kansas City. Then she'll move to Kansas City. Then she'll move, baby. Honey, why they don't like you?